Bayern 2 Hörspiel. Vor 125 Jahren wurde der deutsche Schriftsteller Hans-Henny Jahn geboren. Aus diesem Anlass bringen wir nun das Hörspiel »Die Nacht aus Blei«. Hans-Henny Jahn lebte von 1894 bis 1959. »Die Nacht aus Blei«, Jahns letzter und kürzester Prosatext, ursprünglich als Fragment einer größeren Erzählung geplant, vereint alle großen Themen seiner Dichtung: Dämonen, Jugend, Schicksal, Liebe und Tod. Ich verlasse dich jetzt. Du musst alleine weitergehen. Du sollst diese Stadt, die du nicht kennst, erforschen. Ich bin verlassen. Dieser Körper, diese gütige Wärme, die mir angeschmiegt war, dieses Wesen, das mich mit voller Gestalt gehalten hat, es ist fort. Ich muss alleine weitergehen. Ich muss diese Stadt, die ich nicht kenne, erforschen. Mathieu tat ein paar Schritte vorwärts, um die Länge des Boulevards gewisser abschätzen zu können. Es ist Nacht. Ein schwarzer Himmel ohne Sterne. Häuser. Gepflasterte Straßen. Ein gelbes, grelles Licht von unzählbaren hochhängenden Lampen. Glitzernde Straßenbahnen, die sich im Fernen verlieren. Es ist wie der Raum zweier riesenhafter, einander gegenübergestellter Spiegel. Eine Unendlichkeit, die man sich errechnet, aber nicht glaubt. Er sah keinen Menschen, so sehr er sich auch mühte, seinesgleichen zu entdecken. Es gab auch keinen Laut, kein Geräusch. Die Häuser schwiegen und die Luft war unbeweglich. Es ist schwer für mich, mir den Schlaf all dieser Unbekannten vorzustellen. Ich weiß nur, dass sie da liegen, aber sie haben für mich kein Gesicht. Kennen Sie den Dichter Pythagoras oder die Merkwale Duki? Haben Sie den Kopf zwischen die Schenkel gesteckt und vor Ihren Hintern den Hut abgenommen? Ich hätte wenigstens ein Gesicht betrachtet haben müssen. Man kann doch nicht an einen Katzenkopf denken, wenn man niemals eine Katze sah. Es wird allenfalls eine Kröte daraus oder ein Pfannkuchen. Er hatte sonderbarerweise die schnelle Gewissheit, dass noch nicht alle Bewohner vom Schlaf befallen waren, so wenig wie er selbst. Und dass diese Schlaflosen, diese irgendwo Verborgenen, ihm gleichen würden, dass er einer der ihren war. Einen Menschen, den ersten Menschen, schlaflos, ruhelos wie ich. Ich will ihn kennenlernen, ich will... Eine 23-jährige Vergangenheit lag hinter ihm. Eine unerhebliche, durchschnittliche Vergangenheit. Da war ein bisschen Liebesverlangen in ihm erzeugt worden, nicht mehr. Das Übrige war Geschäft, Langeweile, Kunst, Petersdom, Pyramiden, Bach, Ockeghem oder Stravinsky, Kitsch oder Shakespeare, Gott oder Weltenraum. Die illustrierten Zeitungen ersetzten das Gehirn. Plemplem. Er zog durch die Straßen, weil diese 23 Jahre so durchschnittlich nicht glücklich gewesen waren. Die inwendigen Erlebnisse aller Bewohner dieser Stadt sind den meinen unähnlich. Wir gehen durch die Straßen, bis unsere Liebe schlimm wird. Der Satz bedeutete ihm nichts anderes als die überflüssige Feststellung, dass er erwachsen und erwachsener Regungen fähig war. Wir gehen durch die Straßen, bis unsere Liebe schlimm wird. Nun weiß man, dass ich da bin. Nun hat man mich gehört. Mein Herr? Ja, bitte? hören Sie doch. Elvira empfängt den anheimenden Saus. Musik. Weine. Hübsche Brüste. Einzigartige Verwandlungen. Einmalige Unterstützung, 50 Franken. Niemand wird bereuen, Elvira geholfen zu haben. Und wer bist du? Ihr Diener, mein Herr. Mein Name ist Franz oder Eselchen? Eselchen. Das ist ein guter Name. So nennt man mich, weil ich grau gekleidet bin. Wer ist Elvira? Eine Überraschung. Das ist nichts Genaues. Wer nichts erlebt, weiß nichts. Mich geht diese Rede nichts an. Ich möchte weitergehen. Sie irren, mein Herr. Sie möchten nicht weitergehen. Sie sind in diese Stadt gekommen und können hier nicht vorüber. Sie wissen es. Sie haben einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag. Das ist wahr. Aber mir scheint, dass ich hier nur aufgehalten werde, dass mein Ziel woanders ist. Nach Ihrem Belieben, mein Herr. Es gibt hier keinen Zwang. Sie dürfen so viele Anlässe, etwas zu erfahren, vorübergehen lassen, wie Sie wollen. Doch einmal endet die Stadt. Bedenken Sie es bitte. Sie werden nicht umkehren können. Sie werden nur die Reue behalten, von den Menschen nichts erfahren zu haben. Es gibt niemals eine Umkehr. Immer nur eine Richtung. Bitte, bleib noch einen Augenblick bei mir. Ich bin hier fremd. Ich weiß es, mein Herr. Ich begreife wohl, dass ich manches falsch mache. Verlassen Sie sich auf mich. Ich werde Ihnen zur Seite stehen, damit Sie nichts falsch machen. Außerdem, es gibt in diesem Hause keine Regeln. Jeder benimmt sich, wie es ihm gefällt. Sie können mir zum Gruß die Hand geben. Oder mich küssen. Oder mir die Livree aufknüpfen, ganz nach Neigung oder Eingebung. Daran nimmt niemand Anstoß. Kommen Sie mit mir. Es geht sich leicht hierher. Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Ich führe Sie. Der Diener nahm ihn beim Arm. Anfangs wurde Mathieu ein wenig gezogen. Als aber die Finsternis hinter dem Torbogen undurchdringlich geworden war, schritten die beiden wie Freunde nebeneinander aus. Er fürchtete sich nicht, er hatte auch keine Erwartung. Er vergaß, wie er in diese Dunkelheit geraten war. Weshalb bin ich eigentlich hier? Ein matter, warmer Schein kam durch die geöffnete Türe. Mathieu brauchte die Augen nicht zuzukneifen. Er sah den Diener dastehen, jung, mit einem leichten, blonden Flaum über den üppigen, wie geschwollen anmutenden Lippen. Ein verführerischer Zwiespalt zwischen kummervollem Werden und Vollendung lag auf dem Gesicht. In plötzlicher Zärtlichkeit berührte er das blonde Haar des Jungen. Sie haben schon etwas gelernt, mein Herr. Sie tun, was Ihnen eingegeben wird. Du bist ein hübsches Eselchen. Gestern war ich anmutiger. Vorgestern noch anmutiger. Vorvorgestern abermals anmutiger. Und so fort, zurück bis zum Anfang, vor vielen Monaten. Noch bist du hübsch. Sie werden belehrt werden, mein Herr. Aber ich bin Ihnen nicht gram, weil Sie Vorteilhaftes von mir denken. Das Zulässige und das Schlimme sind von der gleichen Substanz ausgegangen, vom Fleisch. Das Unsichtbare entzieht sich. Das Entzogene ist die Ursache unserer Angst. Sind das deine Worte? Alle Worte sind alt. Sie haben eine Bedeutung, die nur wenig ausrichtet. Weshalb eigentlich bin ich hier? Sie haben mit mir geredet, mein Herr. Aber Sie wissen noch wenig von mir. Denn Sie haben mich nicht geküsst, mir nicht die Livree aufgeknöpft. Vielleicht sind meine Lippen gefrorenes Quecksilber. Vielleicht ist meine Brust... Man soll nicht derart abscheulich mit Worten spielen. Rote Lippen sind warm. Ich habe es erfahren. Die Brust eines Menschen? Es ist das Sicherste. Mein Herr, bitte vergessen Sie meine Worte und verzeihen Sie mir die Ungehörigkeit. Unsinn habe ich geredet. Ich werde Sie jetzt der Dame des Hauses melden. Ah ja. Deshalb bin ich gekommen. Das war mir entfallen. Herr Mathieu ist angekommen. Wir trennen uns hier. Ich bleibe zurück. Duft. Wärme. Ein Gold in Farben gebrochenes Licht. Es war ein festlicher, reich ausgestatteter Raum. Mathieu wurde es wohl ums Herz. Er hatte auch keine Vorbehalte mehr, was immer ihm begegnen mochte. Eine Frau, jugendlich, mit einem langen, grünseidenen Gewand bekleidet, lächelte ihn an. Ich bin Elvira. Madame, ich bin gekommen... Unten auf der Straße ist mir einer Ihrer Angestellten in den Weg getreten. Er hat mich aufmerksam gemacht. Schweigen Sie doch vom nebensächlichen Mathieu. Ich bin Elvira. Da ich zu niemandem gehe, muss man zu mir kommen. Das ist Erklärung für alles. Nun, weshalb sind Sie hier? Um Sie zu sehen, Elvira. Das ist der erste vernünftige Satz, den Sie sprechen, Mathieu. Wenn man sie betrachtet, vermutet man sogleich, dass sie nicht wissen, wo in ihnen das Bett steht. Wir wollen etwas trinken. Sie trinken Sekt, vermute ich. Oh ja, danke. Auf Ihr Wohl, Mathieu. Auf das Ihre, Madame. Schmeckt es Ihnen nicht? Wem Essen und Trinken nicht mundet, ist in großer Gefahr, ob er es wisse oder nicht. Es ist in meinem Munde fade. Nach Soda schmeckt es mir, nach Soda. Das tut mir leid. Ich schließe daraus, dass die Gefahr, in der Sie sich befinden, groß ist. Bedrohlich für Ihr Leben. Diese kleine Behinderung unter meinem Gaumen ist doch gleichgültig. Ich bitte Sie. Die Enttäuschung seiner Zunge vergaß er bald. Sogar das Wort von der Gefahr verschlechterte sich zu etwas Weggeworfenem. Ein anderes Ereignis nahm dafür mehr und mehr seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Elvira schien von Minute zu Minute jugendlicher zu werden. Bei ihrem Erscheinen hätte er ihr Alter auf 30 Jahre geschätzt. Nun nahm er davon ein paar Jahre ab. Als er ihr Antlitz eine Weile bestarrt hatte, war es ein Jahrzehnt geworden. Dieses Antlitz... Er hätte es gewiss in jenem ersten Augenblick anmutig genannt, erschien ihm jetzt als von außerordentlicher Schönheit. Darf ich mich an Ihre Seite setzen, Elvira? Es ist natürlich, dass Sie diesen Wunsch haben. Elvira, diese Erfüllung habe ich gesucht. Diesen Traum, den ich ohne Ihre Hilfe nicht träumen konnte. Sie werden mich nicht berühren, nicht jetzt. Sie werden mir zuhören, auch wenn Sie ungeduldig sind. Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Was Sie sehen, Mathieu, ist Schminke, nichts Natürliches. Etwas Wächsernes, nur die Form der Form. Der Mensch ist anders. Ich bin eine andere, als ich scheine. Auch Franz ist ein anderer. Sie werden die Ihnen geläufige Wirklichkeit in dieser Stadt kaum antreffen. Als sonderbare verkommene Ausnahme vielleicht. Oder gar nicht. Man täuscht Sie eine Weile. Dann erhalten Sie den Schlag, der Sie betäubt. Ich begreife nicht. Was wäre wohl leichter, als dies zu begreifen? Wir sind der Gestalt nach Menschen, aber in unserer Abart ein Traum. Ein schwarzer Vorhang vor uns selbst. Ich habe keine Vorbehalte. Ihr Fleisch ist willig, Ihr Geist schläft. Jetzt lieben Sie meine Brüste, aber auch das Fleisch kann erschrecken. Ich habe nur wenig Seele. Es ist meine Entschuldigung. Elvira, wo gehen Sie hin? Ich muss mich abschminken und ein wenig vorbereiten, damit ich für Sie bereit bin. Sie verschwand. Nicht einmal ein Duft blieb zurück. Mathieu war bestürzt, doch zugleich von unausdrückbarer Hoffnung erfüllt. Nicht das Verlangen war das mächtigste Gefühl in ihm, sondern die Gewissheit, dass kein Begehren an die Erfüllung heranreichen würde. Ich empfinde mich undeutlich, ausdruckslos, als ob ein betäubendes Gift. Er drehte sich einmal um sich selbst, langsam, um gewisser feststellen zu können, wo er sich befand. Dabei sah er, dass an der einen Wand ein einziger großer Spiegel aufgehängt war, der die Gegenstände und das Geschehen verdoppelte. Unwillkürlich schritt er auf den Spiegel zu, bis er sich selbst gegenüberstand, zum Berühren nahe, ohne sich selbst berühren zu können. Er betrachtete das Glas, er klopfte es. Ich bin es. Zum wenigsten scheine ich es. Das Spiegelbild erinnert mich an etwas. An eine Gestalt, an die Wärme eines zweiten Körpers, mit dem ich verbunden war. Auf eine andere, gültige Weise verbunden war. Ich bin es, Kari. Kari? Dein Freund, dein Bruder, dein Schatten. Du kennst mich. Ich bin dein Engel. Ich bin Kari. Kari? Dünner als Seidenpapier, das bin ich auf jener spiegelnden Schicht. Die Engel, sofern sie uns einmal berührt haben, als ihnen wohlgefällig, in ihre Spiegel pressen sie uns, dünn wie ein Gedanke zwischen zwei Buchseiten. Der Spiegel gab den Namen heraus, doch nicht die Gestalt des Namens. Mathieu suchte den zweiten Schatten, den Schatten außer ihm. Der Augenblick war vorüber. Der Name war genannt worden und wurde wieder vergessen, weil die Gestalt sich entzog. Elvira, wo sind Sie? Ich warte, ich bin bereit. Ich möchte Sie küssen. Elvira, verbergen Sie sich nicht. Hier bin ich. Mathieu. Der Körper Elviras war schwarz. Nicht dunkel wie der eines Negers, violett oder olivengrün-braun glänzend, auch nicht verfinstert wie Ebenholz, sondern schwarz wie Ruß, matt und schwarz, ein Stück menschgeformte duffe Kohle. Nur allmählich versöhnten sich seine Augen mit diesem Leibesstoff wie Holzkohle. Er betrachtete die Brüste und fand sie denen Elviras nachgebildet, doch ins Schwarze entrückt, als wären sie aus rissigem, ausdruckslosen Bimsstein. Alle meine Empfindungen sind sonderbar rückständig. Es gelingt mir nur schwer, die Gegenwart zu berühren. Ich liebe deine Schwärze. Dich in deiner Schwärze liebe ich. Da öffnete sie die Augen. Ihm war es, ob er schmerzlos erblinde. Er schaute ins nie Dagewesene, nie Vorgestellte, nie Werdende, das bewegungslos, jenseits von Gestalt und Stoff, Freude und Trauer verharrte. Nein, ich kann es nicht. Noch nicht. Franz, gib dem Herrn Mathieu die 50 Franken zurück. Er mag mich nicht. Ich habe ihm keine 50 Franken gegeben. Ich habe niemandem 50 Franken gegeben. Es ist ein Irrtum. Geleite ihn hinaus, Eselchen. Höre nicht darauf, was dieser Herr sagt. Gib ihm das Geld zurück. Er ist arm. Tue, was ich verlange. Es ist anders. Es ist ein Irrtum. Es ist anders. Es ist ein Irrtum. Mein Herr, wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir müssen weiter. Ja. Im Übrigen, Sie werden das Geld brauchen. Sie täuschen sich über Ihre Lage. Ihre Taschen sind leer. Warum bist du so freundlich zu mir, Eselchen? Weil Sie einsam sind, mein Herr. Warum ist dies so? Sie haben mich nicht geküsst. Sie haben mir nicht die Livree aufgeknöpft. Und wenn Sie ich haben... es jetzt noch täte? Sie dürfen es, mein Herr. Aber es verändert nichts mehr. Sie werden nicht zurückgehen. Sie können es nicht. Sie finden Elvira nicht mehr. Ist dies die schwarze Stunde? Sie ist es nicht, mein Herr. Die Stunde war da. Sie war noch nicht da, mein Herr. Eselchen, ich will nicht fort. Jeder Wille ist kurz, jeder Wunsch vergeht. Dort ist die Straße. Ihr Weg, mein Herr, liegt gerade vor Ihnen. Gibt es für mich einen Weg? Ich vermute es, mein Herr. Er ging den Weg, den der Diener Franz ihm gewiesen hatte. Mit jedem Schritt, den er tat, verdünnte sich die Erinnerung an Elvira, an die versäumte schwarze Freude, an das unvollendete Abenteuer. Mathieu behielt fast nichts zurück. Elviras Brustwarze, das war das Letzte. Ein schwarzer Knopf, rissig, ausdruckslos. Eine Brustwarze aus Holzkohle. Ich habe hier keinen Gedanken und keinen Willen, der nicht sogleich hintaut. Gerümpel vor den Häusern. Aschen. Pappkisten mit Abfall und Unrat. Ein fader, unappetitlicher Geruch. Schilder mit Mitteilungen. Barbara Fleißig, Hebamme. Johann Kowiak, Sargausstattungen, Friedhofsbedarf. Er schien in eine unerquickliche Vorstadt gekommen zu sein. Von Menschen bewohnt, die dürftig lebten oder gar verkommen. Von Unglück, schlechten Dünsten und argen Gewohnheiten durchsäuert. Erwachsene ohne Hoffnung, in lauen Betten voll gleichgültiger Gier. Kinder aus der Obhut des Schoßes auf den Boden hinabgeschleudert, damit sie darauf hinkröchen, ihn beschmutzten und davon fräßen. Und Arbeitende, unablässig an den Maschinen oder in den ungezählten Zimmern der Kontore, mühselige und beladene, deren morgendliches Beginnen die Regelmäßigkeit der Turmuhren hat. Es ist dürftig, das Dasein. Aber es ist ein Besitz, solange es währt. Es ist auch im schwarzen Fleisch und im Schwerenden. Es ist hinter den blinden Augen und bei den Hodenlosen. Und später, wenn der erwärmte Schaum kalt geworden ist und irgendeinen Flecken besudelt? Die Liebe, das blutendste Gefühl, geht es dahin, als wäre nichts gewesen? Gibt es eine Erinnerung, die uns überdauert? Einmal wird diese Vorstadt ein Ende nehmen. Haben Sie eine Zigarette für mich? Ich habe keine Zigarette bei mir. Das ist schlimm. Mich friert. Ja, es ist kälter geworden. Der andere war ein junger Mann, hinkend, offenbar mit einem Leiden. Die Gestalt kam näher, beschwerlich gehend oder schleichend, wie es Mathieu schien. Gehen wir ein Stück Wegs zusammen? Sie müssen mich mit sich nehmen, Herr. Ich bin hungrig. Ich habe kein Bett, ich bin müde. Ich bin fremd in dieser Stadt. Ich habe hier kein Zuhause. Wer kein Mitleid kennt, sollte längst schlafen. Bist du etwa weiß? Wenn Licht wäre, würden Sie sehen, wer ich bin, Herr. Gibt es hier irgendwo Licht? Vielleicht. Wenn du weißt, wo es Licht gibt, sind wir Weggenossen. Wenn es in der Nähe ein Gasthaus gibt, das noch offen hält, sollst du satt werden. Er versuchte zu eilen, aber sein Gefährte hielt ihn zurück. Ja, der andere hatte Mathieus Arm gefasst und sich eingehakt, sodass er ein wenig gestützt war. Mathieu spürte abgeschwächt das Gewicht des anderen Körpers und zugleich ein Vertrautwerden mit der fremden Gestalt, von der er noch nichts anderes erraten hatte als ihre Jugend, das männliche Geschlecht. Und dass ein Gebrechen, mochte es nun groß oder klein sein, ihr die Frische der Bewegungen nahm. Hier ist der Eingang. Geh du voran. Es war eine Gaststube für Gäste mit kleinen Münzen in der Tasche. Nichts Großartiges. Tische, hölzerne Stühle, lange Bänke an den Wänden. Im Hintergrund ein Schanktisch von auffälliger Länge und Höhe, vollgestellt mit Flaschen. Sie waren die einzigen Gäste. Auch schien von einer Bedienung jede Spur zu fehlen. Mathieu indes war sehr damit einverstanden, dass er eine Weile mit seinem Begleiter gleichsam allein war, unbeobachtet. Er setzte sich dem anderen gegenüber und betrachtete ihn. Es war ein gewissenhaftes Erforschen, das sich mehr und mehr verlangsamte. Es scheint eine äußere Verwandtschaft zwischen uns zu bestehen, die nicht nur allgemeiner Art ist. Dein Gesicht, es gleicht dem meinen. Um ein paar Jahre verjüngt, noch nicht ganz erwachsen. So habe ich vor einigen Jahren ausgesehen. Von mehr und mehr ungezügelten Empfindungen befallen, starrte er in das andere Gesicht. Dabei schweifte sein Blick, um sich zu entwirren, auf einen Spiegel ab, der seitlich an der Wand aufgehängt war. Ein Aufruhr befiel Mathieu. Er packte den Jungen, zerrte ihn bis nah an den Spiegel heran. Es ist mein Spiegelbild von damals. Es ist aufbewahrt worden. Erkennst du unsere Ähnlichkeit? Die Augen, die Haare. Aber manches ist anders. Ja, ich habe mich verändert. Mein Mund ist weniger frisch und meine Wangen sind rauer als die deinen. Wie heißt du? Mathieu. Mathieu. So heiß ich. Zweimal der gleiche Name. Ich verstehe nicht. Dann nennen Sie mich bitte anders. Ja, anders wie denn? Mit welchem Namen? Anders ist ein Name. Ach, ganz recht. Anders. Ich bin schwerfälliger im Begreifen als du. Du heißt anders. Ich weiß, dass mein Gesicht von dem Aussehen, das du jetzt hast, hergekommen ist. Dass du etwas Gewesenes von mir bist. Oder nicht? Bist du schwarz oder weiß? In Mathieu wurde es leer vor Furcht. Er zog den Jungen gewaltsam zu sich heran und knöpfte ihm hastig die Joppe auf. Anders trug kein Hemd. Seine Brust lag hell, schimmernd, zart, mit zwei rosa Kreisflächen geschmückt, vor Mathieus Blicken. So leicht und schmal im Wuchs, so anmutig glatt. Wir sind von heller Farbe. Welch ein Tölpel ich bin. Hast du keine Eltern? Nein. Bist du ein Fremder wie ich, ein gerade angekommener? Ich stand auf der Straße und wartete auf einen mir ähnlichen Menschen. Es gelingt mir nicht, unsere Begegnung zu begreifen. Diese besondere Art der Verknüpfung, der Wiederholung. Du hast ein Leiden. Ich hatte es ganz vergessen. Welche Art ist dieses Leiden? Ich habe eine Wunde im Leib. Und sie wird täglich tiefer. Du lügst. Man will mich zerlegen. Auseinandernehmen wie ein Uhrwerk. Und von Tag zu Tag schlimmer. Ich glaubte bisher, dass man es dürfte, dass es keinen Einspruch gäbe, weil ich weiß bin. Denn dies ist die Sitte in dieser Stadt. Wer weiß ist und ein bestimmtes Alter erreicht hat, erregt den Zorn der schwarzen Bewohner. Man erschlägt den Fremdling nicht sogleich. Man kennt eine langsam wirkende Tötungsart. Heute hat man tief in mich hineingeschaut. Durch einen klaffenden Spalt. Du lügst, du lügst. Ist Ihre Haut denn überall heil? Sind Sie niemals niedergeworfen und aufgeschnitten worden? Doch, es kann geschehen. Es geschieht, es ist geschehen. Ja, es ist mir geschehen. Es ist nicht vergangen. Es ist unverändert in mir. Neben mir steht es verjüngt. Ein zweites Ich, das leidet. Ich bin hungrig. Mathieu trat an den Schanktisch. Zu seinem Erstaunen erblickte er dort eine Kellnerin, üppig geformt mit wächserndem dicken Gesicht, die er zuvor nicht wahrgenommen hatte. Sei es aufgrund einer unbestimmten Nachlässigkeit seiner Augen, oder sei es, dass sie erst später von ihm unbemerkt an ihren Platz getreten war. Womit darf ich dienen, mein Herr? Etwas zu essen, bitte. Kräftig und reichlich. Es gibt nichts mehr zu essen, mein Herr. Soll denn das Lokal schon geschlossen werden? Die Gaststätte bleibt geöffnet, mein Herr. Aber es gibt nichts mehr zu essen. Sie werden doch etwas Brot, Butter, Wurst auftreiben können. Bei gutem Willen, gegen angemessene Bezahlung. Der Junge dort ist hungrig. Er muss etwas in seinen Mund tun. Es findet sich kein Brot mehr. Das Brot von gestern ist verzehrt. Es ist alles verzehrt, denn die Nacht ist schon sehr lang. Sie können es erkennen, alle Gäste sind fort. Ich begreife den Zusammenhang nicht. Alles hat einen Zusammenhang. Anders, es gibt hier nichts zu essen. Vielleicht magst du es versuchen, deinem leeren Magen mit einem Eierlikör entgegenzukommen. Er wird dich stärken und erwärmen. Ein großes Glas Eierlikör, bitte. Es gibt keinen Eierlikör mehr, mein Herr. Dort steht doch eine Flasche auf dem Bord. Ich erkenne es. Sie ist leer, mein Herr. Leer bis auf den letzten Tropfen. Die nächste Flasche. Ich bitte Sie. Oder die übernächste. Sie sind leer. Überzeugen Sie sich davon, bitte, mein Herr. Die Kellnerin nahm die Flaschen, entkorkte eine nach der anderen, hielt sie mit dem Hals nach unten, stellte sie ins Regal zurück. Sie sehen es, mein Herr. Dergleichen habe ich noch nicht erlebt. Ist denn niemand da, der vorgesorgt hat? Doch, mein Herr, wir sind mit Vorräten gut versehen gewesen. Aber die Nacht ist sehr lang geworden und einmal erschöpft sich auch das größte Lager. Aber ein Glas Wasser wird es doch wohl geben. Ein Glas Wasser, bitte. Ich will es versuchen, mein Herr. Es wird das letzte Wasser sein. Es sei Ihnen gegönnt. Das ist sonderbar. Warum versiegt das Wasser in der Leitung? Es ist ein alter Aberglaube, dass die städtische Versorgung unablässig angezapft werden könnte, ohne dass sich die Vorräte erschöpfen. Warum, wenn Sie Ihre Gäste nicht einmal mit Wasser bedienen können, halten Sie Ihr Lokal offen? Wir haben unsere Vorschrift, mein Herr. Wir sind verpflichtet, das Lokal bis zum Morgengrauen offen zu halten. Und wenn das Morgengrauen niemals kommen sollte, so werden wir niemals schließen. Nun ja, wenn es tiefe Nacht ist, weiß man vom Tage nichts. Aber noch ist die Erde nicht irgendwohin abgesunken oder hat ihre Pole verlagert. Alle, die an die Geduld der Schöpfung glauben, werden von ihrer Heftigkeit überrascht werden. Wie soll ich das verstehen? Die Turbinen, die uns Licht erzeugen, versagen bereits. Auch das Wasser ist nicht mehr in des Menschen Hand. Er hat seine Vorräte erschöpft. Aber gestern war doch noch Übereinstimmung zwischen den Menschen und den Dingen. Ich verstehe Sie nicht, mein Herr. Gestern kann so weit fort sein wie die halbe Ewigkeit. Mathieu wandte sich zu Anders, um ihm das Glas Wasser zu bringen. Im gleichen Augenblick begann das Licht zu flackern. Es nahm dabei an Helligkeit ab. Als es wieder ruhig glühte, hatte es mehr als die Hälfte seiner Leuchtkraft eingebüßt. Ich bin sehr durstig. Gestatte mir, dass ich das Glas allein austrinke. Es ist für dich bestimmt. Ich bin hungrig und mein Durst ist noch nicht gestillt. Wir wollen eine andere Gaststätte aufsuchen, Anders. Wir werden die ersehnte Gaststätte nicht finden. Ich bin auch nicht ortskundig genug, um beim Suchen helfen zu können. Mathieu, weniger bedenklich, gelang es schließlich, die Einwände seines Gefährten zu zerstreuen. Sie erhoben sich und grüßten. Als sie bei der Tür waren, drohten die Glühlampen gänzlich zu erlöschen. Eilig suchten die beiden das Freie. Was ist das? Der Dunkelheit ist etwas beigemischt, ein grauer Schimmer. Aber der Himmel ist finsterer als zuvor. Es ist der Boden, der sich verändert hat. Es ist Schnee. Unmittelbar nach dieser Feststellung, die ihn außerordentlich erschreckte, spürte er den herabstäubenden Schnee auch an seinem Gesicht, an den Händen. Er versuchte, ins Gasthaus zurückzugelangen. Aber die eingeklinkte Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Wir müssen unser Heil anderswo suchen. Der Schnee liegt hoch. Nimm meinen Mantel anders. Der Junge ließ es zu, dass Mathieu den Überrock auszog, um selbst darin eingehüllt zu werden. Dann schritten sie aus, stumm nebeneinander, von ungenauen Vorstellungen erfüllt, wie Tiere, die einen heftigen Einbruch des Winters erleben und nur ahnen, dass damit eine harte Zeit anbricht. Die Not. Hörst du es? Es klingt wie trockenes Gras am Meer. Oder wie eine herabfallende Fensterscheibe im Schlaf. Ja, es ist Eisstaub, der herabgeschüttet wird. Wir werden keine Herberge erreichen. Es gibt kein Erbarmen. Ich wollte nicht in den Keller zurück. Aber ich muss dahin zurück. Wenn Sie mich begleiten, es könnte der Anfang des Erbarmens sein. Von welchem Keller sprichst du? Von meiner Wohnung. Es ist dort schrecklich. Es ist eine Wohnung zum Sterben. Ich wollte nicht sterben, aber ich erkenne nun, dass ich auch hier draußen umkomme. Wenn Sie mir helfen, dass ich nicht einsam krepiere, nicht verlassen von aller Welt, es wäre ein letzter Trost. Ein Keller ist besser als diese eisige Nacht. Weißt du, wo wir sind? Kennst du den Weg? Ich kenne den Weg. Der Schneesturm wurde heftiger. Eisige Nadeln trieben sich den beiden ins Gesicht. Und mehr war es ihnen, als wäre ihr Fleisch nackend im vernichtenden Hauch der Kälte. Anders schleppte sich nur noch dahin. Seine Anfälligkeit erweckte Mathieus Mitleid. Schließlich blieb der Junge stehen, krümmte sich, wimmerte leise. Was ist dir? Ich kann nicht weiter. Sie müssen mich am Wege liegen lassen. Oder in Ihren Armen tragen. Ich werde dich nicht verlassen, Anders. Ich werde dich tragen. Aber du bist schwer. Es wird leichter für mich sein, wenn ich dich auf meinem Rücken trage. Als wäre ich ein Pferd. So bückte sich denn Mathieu, schob seinen Kopf zwischen die Schenkel des Jungen und richtete sich mit seiner Last auf. Und es schien, als ob dieser bequem säße. Jedenfalls kam es schon nach wenigen Schritten zu einem Spiel. Der Jüngere stieß ihm die Fußspitzen in die Hüften, wie um seine Bewegungen zu beschleunigen. Dann fasste er den Kopf des Älteren, griff in dessen Mund, bildete mit zwei Fingern, die er krümmte, eine Trense und bestimmte, indem er die Wangen zupfte, die Richtung. Hopp, hopp! Ein gutes Pferd findet den Weg auch im dichtesten Schneegestöber. Hopp! Ich erkenne nichts mehr. Mein Antlitz und meine Hände werden gefühllos. Der Schnee reicht mir bis fast an die Knie. Hopp! Aber ich fühle die Finger in meinem Mund und die Füße an meinen Hüften und gehe mit geschlossenen hopp! Augen nur darauf hopp! Gedacht, die Zeichen, die mir gegeben werden, zu befolgen. Na, hopp, hopp, ich bin hopp! Ergeben. Ich bin ein Tier unter seinem Reiter. Und ich liebe ihn. Hopp! Mehr als mich selbst liebe ich ihn. Brrr. Steh stille, Ross. Hier ist es. Die Treppe führt gleich hinter der Tür steil abwärts. Ich will ein Streichholz anzünden. Eins. Zwei. Drei. Die Wärme, diesen alten Atem der Mauern und der Tiefe, begrüßte Mathieu als wohltuend. Aber er empfand mit der Wohltat zugleich den lastenden Hauch des Eingeschlossenseins. Er hatte Furcht. Erst das Aufflammen eines neuen Zündholzes überwand die Bedrückung, die wunderlichen Vorbehalte. Er ließ sich willig beim Arm nehmen und ihn wegführen. 59, 60, 61. Das Ende der Treppe ist erreicht. Wir sind hier tief im Erdboden. Wir können eine Weile im Dunkeln gehen. Der Gang führt geradeaus. Jahrelang bin ich gewandert über ausgedehnte Strecken auf Schiffen und Eisenbahnen fahrend, ohne das Bewusstsein eines Ziels. Und am Ende lang ich dort an, wo die Wanderung begann, bei einem zweiten Selbst, einem jüngeren Mathieu. Ein närrisches Resultat. Was ist das? Es scheint, als wäre ein wärmerer Abschnitt des Gelatons geraten. Es ist die Hauptkloake. Unter uns fließen die Abwässer der Stadt. Vielleicht sind es nur die warmen Abwässer von Maschinen. Es ist die Hauptkloake. Wir sind da. Ich werde eine Kerze anzünden. Beim Lichtschein, der allmählich voll und ruhig wurde, zeigte sich ihm ein Raum von mittlerer Größe, mit einer niedrigen Kappe eingewölbt. Man konnte die Decke überall mit Händen erreichen. An ein Zimmer indes erinnerte nichts weiter als ein Stuhl, der wie zufällig recht in der Mitte des Raumes stand. Du hast gesagt, ich sei deine Wohnung anders. Hast du kein Bett zum Schlafen? Dort ist es. Sehen Sie es sich an. Was ist das? Ist es eine Falltüre? Nein. Mein Bett. Du schläfst auf den Holzdielen? Nein. Darunter. Öffnen Sie die Klappe im Fußboden. Schläfst du immer in dieser Vertiefung? Aha. Warum? Warum legt man Menschen unter den Rasen, wenn sie sich nicht mehr bewegen und allerlei lästigen Verfall zeigen? Das gerade wollte ich nicht denken. Das ist keine Parallele. Mathieu schauderte. Er rang eine trübe, nicht geheure Abschweifung seines Bewusstseins in sich nieder. Seine Gedanken huschten im Zickzack hin und her. Hör anders. Du bist jetzt in Sicherheit vor der Kälte und dem Schneesturm. Ich für meinen Teil jedoch möchte nicht hierbleiben. Ich gehe wieder in die Kälte hinaus. Mathieu, Sie werden keinen Menschen mehr finden, der eine Haut hat wie Sie und ich. Es ist zu spät, noch umzukehren. Alle Türen sind ins Schloss gefallen, alle Straßen sind verschüttet. Sie können den Ablauf nicht mehr umkehren. Sie haben erkannt, wer ich bin. Sie wissen, dass Sie sich selbst begegnet sind. Die Lüge ist keine Zuflucht mehr. Sie sind mitten im Geständnis. Aber warum diese Wiederholung? Weil ich etwas Aufbewahrtes bin und weil dieses in Ihnen eingekerkerte Dasein der Schlüssel zu Ihren wichtigen Erlebnissen ist. Erlebnissen, die sich nicht aufgelöst haben wie der süße Dreck der vielen Tage, die Ihnen gleichgültig geworden sind. Wenn ich der Schatten bin, der Sie von weit her verfolgt hat, Ihnen auflauerte, um sich endlich zu erkennen zu geben, dann kennen Sie meine Wunde. Ich muss mich ausziehen. Nein, ich will nicht, dass du dies tust. Ich möchte mich ins Bett legen. Es ist notwendig. Nein, nein! Alsbald war der Junge nackt, bis auf einen blutigen Fetzen, den er über der Magengrube hielt. Darauf, in einem plötzlichen Entschluss, mit einer einzigen raschen Bewegung, riss er auch den Fetzen ab. Nein, du sollst diese Wunde nicht haben. Sie ist mein Schicksal. Das Zeichen, das mich gezeichnet hat. Schauen Sie mich an. Man hat mir ein Messer in den Bauch getrieben. Man hat mir ein Loch gemacht. Ich bin offen, wie Sie einmal offen waren. Eine krause rote Narbe ist Ihnen davon erhalten. Dieser graue Himmel. Dieses Versteck im laublosen Gebüsch. Dann ich, der zu Boden geworfen wird und entblößt. Von unschuldig ruchlosen jungen Burschen gequält. Einer von ihnen schneidet mir ins Fleisch. Versucht mich mit den Fingern aufzureißen. Ich schreie. Plötzlich jemand, den ich nicht kenne, braun, nackt, ein Straßenjunge. Verhindert die Fortsetzung des Schlachtens. Ein Engel. Warum diese Wiederholung? Jenen, den Sie insgeheim suchen, dessen Namen Sie nicht mehr kennen, dessen Gestalt und Wesen Sie vergessen haben. Er ist nicht mehr an Ihrer Seite. Ich allein bin noch bei Ihnen. Sie müssen mich ins Bett bringen. Mathieu kniete nieder, schlug die Decke zurück. Dann hob er den Jungen abwärts in den Graben der Bettstatt. Dabei, durch irgendeine unachtsame Bewegung verursacht, erweiterte sich die Wunde des Jungen und etwas seiner Eingeweide sprang heraus. Es ist entsetzlich. Wir sind so arm und entblößt, wie bei der Geburt, so blutig und noch verlassener. Sag mir, was soll ich tun? Töten Sie mich, Mathieu. Warum wollen Sie nicht mein Mörder werden? Was hält Sie zurück? Warum wollen Sie mein Sterben der lieblosen Verstümmelung überlassen? Es ist nichts Erhabenes, an einer schäbigen Wunde umzukommen. Wüten Sie doch gegen mich. Zerfetzen Sie mich. Kann es in dieser Gruft, an diesem Ort ohne Nebenort, noch eine andere Freude geben als den Mord, dem sich niemand widersetzt? Jüngerer Mathieu, anders, mein armer Junge, das sind nicht deine Gedanken. Der Kummer und die Verzweiflung sprechen aus dir. Ich will dir helfen, mit der ganzen Kraft meiner Liebe. Ich muss nachdenken, ich muss das fast Unmögliche versuchen. Ich muss einen Plan erfinden, damit diese Gruft sich öffnet, die schwarze Stadt versinkt und Tag wird. Die aus den Fugen geratene Wirklichkeit muss aus dem Chaos zurückfinden. Sie träumen noch von einer Welt, die uns längst ausgestoßen hat. Die Räume, die wir verlassen haben, bestehen nicht mehr. Sehen Sie? Das Licht ist verloschen. Es wird kein Licht mehr geben. Nur Dunkelheit. Jetzt sind wir nur noch etwas füreinander. Ich werde das Hervorgekommene in deinen Leib zurückbringen. Es gelüstet sie, weil sie an dunkle Pflichten glauben, das Eingeweide wieder an seinen Platz zu bringen. Ich werde sehr behutsam sein, Anders. Geben Sie mir Ihre Hand, Mathieu. Mathieu! Meine Hand ist durch die Wunde in den Leib eingedrungen. Sie ist im inwendigen Raum des Jungen, den ich liebe. Sein Todeswille hat den Einbruch der Finsternis genützt und meinen Arm abwärts gestoßen, in sich hinein. Die Hand ist vom warmen Schaum der Eingeweide umgeben. Würde ich ins Dunkel zugreifen, ich würde die Erfahrung gewinnen, dass man das Herz eines Menschen zerdrücken kann. Es ist ein Entsetzen, zu dessen Abscheulichkeit ich keinen Vergleich kenne. Mit großer Überwindung zog Mathieu die Hand an. Sie glitt leichter, als er vermutet hatte, durch die Öffnung, die sie als dehnbar erwies. Er horchte in der Finsternis auf irgendeine Äußerung des anderen. Anders? Anders. Kein Laut. Nichts. Er sinkt abwärts. Anders ist tot. Es ist ein niederschmetternder Ausgang. Was aber ist mit mir? Ich bin gefangen, ich bin eingemauert. Ich will hinaus! Ich will diese Kellergruft verlassen! Die Tür! Wo ist die Tür? Ich will, dass sie diese Gruft öffnen! Ich will! Es muss doch eine Barmherzigkeit geben! Er rannte geduckt, den Kopf voran, blindlings vorwärts. Er stolperte noch kurz vor der Mauer. Der Anprall war hart. Der Schmerz groß wie eine Welt. Ein verwüstender Dolchstich in seinem Schädel. Aber nur kurz. Es ist, als hätte sich eine Tür geöffnet. Ich falle. Ich falle. Doch etwas hält mich. Ich sehe es nicht, ich fühle es. Gary, den ich kenne. Engel, dunkler Engel. Mein Freund, den ich kenne. Er hörte überdeutlich, dass der Deckel der gemauerten Gruft polternd zufiel. Die Nacht aus Blei. Nach dem gleichnamigen Text von Hans-Henny Jahn. Es sprachen Barbara Zimmermann, Christoph Quest, Günther Sauer, Tobias Lelle, Hannelore Hoger, Simon Rühhag, Ute Mora und andere. Bearbeitung Regine Arem. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Bayerischer Rundfunk Südwestfunk 1984. Am kommenden Sonntag steht die letzte Folge der 21-teiligen Hörspielreihe Die Odyssee des Sumer von Christoph Martin auf unserem Programm.